Zum 5. Jahrestag der Ernennung des verehrten Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und im neuen Jahr Suze 106, 2017 widmete ihm das Chor der Wirtschafts- und Handelsräte in der DVRK Blumenkopf und Glückwunschbrief. Der Rat der Botschaft der Russischen Föderation, Pavel Ryshakov, Leiter des Chors der Wirtschafts- und Handelsräte, übergab am 30. Dezember einem zuständigen Mitarbeiter den Blumenkopf und den Glückwunschbrief für Kim Jong-un.